Der junge Samuel aber besorgte den Dienst vor Jahwe unter den Augen Elis. Eine Offenbarung Jahwes war zu jener Zeit etwas Seltenes, Gesichte wurden wenig erlebt. Zu jener Zeit nun, während Eli an seinem Platze schlief, seine Augen hatten angefangen, stumpf zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte, die Leuchte Gottes war jedoch noch nicht erloschen, Samuel aber schlief im Tempel Jahwes da, wo die Gotteslade stand, da rief einst Jahwe, Samuel. Samuel. Er antwortete, hier bin ich. Lief zu Eli hin und sprach, hier bin ich, du hast nach mir gerufen. Der sprach, ich habe nicht gerufen, lege dich wieder schlafen. Da ging er und legte sich schlafen. Jahwe aber rief noch einmal, Samuel. Samuel. Samuel erhob sich, ging zu Eli und sprach, hier bin ich, du hast mich ja gerufen. Der sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, lege dich wieder schlafen. Samuel hatte nämlich Jahwe noch nicht kennengelernt und es war ihm noch keine Offenbarung Jahwes zuteil geworden. Nun rief Jahwe Samuel aufs Neue, zum dritten Male. Da erhob er sich, ging zu Eli und sprach, hier bin ich, du hast mich ja gerufen. Jetzt merkte Eli, dass es Jahwe war, der den Knaben rief. Daher sprach Eli zu Samuel, geh, lege dich schlafen, und wenn er dich etwa anruft, so antworte, rede, Jahwe. Dein Knecht hört. Da ging Samuel und legte sich an seinem Platze schlafen. Da kam Jahwe, stellte sich hin und rief wie die vorigen Male, Samuel. Samuel. Samuel sprach, rede, dein Knecht hört. Da sprach Jahwe zu Samuel, fürwahr, ich will in Israel etwas ausführen, das jedem, der davon hören wird, beide Ohren gellen sollen, an jenem Tage werde ich alles das an Eli in Erfüllung gehen lassen, was ich über seine Familie geredet habe, von Anfang bis zu Ende. Du sollst ihm aber kundtun, dass ich über seine Familie für immer das Urteil gesprochen habe, weil er wusste, dass seine Söhne Gott lästern und ihnen nicht wehrte. So habe ich denn der Familie Elis geschworen, wahrlich, die Schuld der Familie Elis soll weder durch Schlachtopfer noch durch Opfergaben jemals gesühnt werden. Samuel blieb bis zum Morgen liegen. Frühmorgens aber erhob er sich und öffnete die Tore des Jahwe-Tempels. Doch scheute sich Samuel, Eli kundzutun, was er geschaut hatte. Eli aber rief Samuel und sprach, mein Sohn Samuel. Er antwortete, hier bin ich. Da fragte er, was war es, was er zu dir geredet hat? Verhehle es mir ja nicht, Gott tue dir dies und das, wenn du nur irgendetwas von dem verhehlst, was er zu dir geredet hat. So teilte ihm denn Samuel die ganze Sache mit und verschwieg ihm nichts. Da erwiderte jener, es ist Jahwe, was ihm gut dünkt, möge er tun. Samuel aber wuchs heran, und Jahwe war mit ihm und ließ nichts von dem, was er angekündigt, zur Erde fallen. Und ganz Israel von den bis Beerseba erkannte, dass sich Samuel als ein zuverlässiger Prophet Jahwes erwies. Und Jahwe erschien auch weiterhin zu Silo, denn Jahwe offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort Jahwes.